Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Lösung. Ich lag in der Badewanne und ließ es mir gut gehen. Draußen war es tropisch heiß und seit 2 Tagen war kein Mensch zu mir ins Büro hochgestiegen. Möglicherweise hatten alle vorher schlapp gemacht und lagen jetzt übelriechend im Hausgang. Ich kümmerte mich nicht darum. Als ich mich am Fensterbrett von der Sonne trocknen ließ, klopfte es an die Tür meines Büros. Ein junger Mann erschien. Seine krummen Beine steckten in scheußlichen Shorts und zu allem Übel trug er dazu ein Hemd und eine Krawatte. Es war ein trauriger Anblick. Tobler ist mein Name. Ich habe einen Auftrag für Sie. Muss ich dabei auch so alberne Shorts anziehen? Was? Sie sehen aus wie ein zurückgebliebener Sängerknabe. Ein Anzug genügt. Sie haben doch einen Anzug, oder? Selbstverständlich. Seit 14 Jahren. Ein unauffälliger, aber gut repräsentierender Anzug. Hat früher mal einem Diplomaten gehört. Die Einschusslöcher sind kaum zu sehen. Ja. Ich habe zusammen mit einem Geschäftspartner eine Lösung entwickelt. Eine Lösung? Für Kreuzworträtsel? Nein, eine Lösung, die Farbflecken entfernt. So gut wie nie zuvor. Und damit kann man reich werden und sich so tolle Shorts kaufen. Die Produktion läuft noch nicht, aber das Patent ist angemeldet und es gibt bereits Interessenten. Die Lösung ist ideal, um zum Beispiel Graffitis von den Hausmauern zu entfernen. Und jetzt hat Ihnen jemand die Formel geklaut. Nein, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Mein Geschäftspartner benimmt sich seltsam in letzter Zeit. Er drängt mich, die Erfindung an einen Chemiekonzern zu verkaufen. Ich möchte aber nicht verkaufen. Und jetzt befürchten Sie, dass Ihr Partner die Formel klammheimlich verkauft? Genau. Wie wertvoll ist die Formel? Tja, schwer zu sagen. Vielleicht ein paar Millionen. Die Marktchancen sind gut. Toll, dann können Sie sich ja bald richtige Hosen kaufen. Werden Sie mich in Aktien bezahlen? Das wäre möglich, ich habe aber genug Geld, um Sie Cash zu bezahlen. Schade. Ich wollte mir letzte Woche ein paar Aktien von Martina Hingis kaufen, aber Ihre Mutter lässt da niemand ran. Werden Sie den Fall übernehmen? Natürlich übernahm ich den Fall. Der Kerl in den kurzen Hosen übergab mir Fotos seines Geschäftspartners und ein paar nähere Angaben zur Person. Ich zog mich an und setzte mich zufrieden an meinen Schreibtisch. Mein Faxgerät döste seit Wochen vor sich hin und weigerte sich stur, mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich haute ihm mit der Faust eins auf den Deckel und dann geschah es. Sind Sie Philip Maloney? Ja. Wo kommen Sie denn her? Sind Sie dem Fax entsprungen? Ich habe ein Fahrrad für Sie. Fahrrad? Ich habe kein Fahrrad bestellt. Sie haben ein Fahrrad gewonnen. Es steht unten. Bitte quittieren Sie hier. Und der Fax? Ist der von Ihnen? Das geht mich nichts an. Wohnt Ihre Freundin bei Ihnen? Ich machte ihm klar, dass ich solche Fragen aus Prinzip nicht beantwortete. Er zog beleidigt von dannen. Ich las den Fax. Es war eine Werbebotschaft für Menschen mit Stuhlgangproblemen. Ich schmiss das Papier in den Papierkorb. Dann ging ich nach unten und begutachtete das Fahrrad. Es war ein tolles Fahrrad mit vielen Gängen und einer lauten Klingel. Nur die Farbe war nicht so toll. Ich schwang mich auf den Sattel und radelte los. Der Geschäftspartner meines Klienten traf sich auf einem Tennisplatz mit einer jungen Frau. Ich fuhr einige Male um die beiden herum und bekam so wenigstens einen Teil des Gespräches mit. Ich begreife dich nicht. Weshalb hörst du nicht auf damit? Weil ich nicht kann. Ich brauche das Geld. Du kannst mein Geld haben. Alles. Ich geb's dir. Ja, du hast doch selber gerade genug zum Leben. Nein, ich will dein Geld nicht. Ich kann Geld besorgen. Viel Geld. Du musst es mir nur sagen. Ich liebe dich. Dann halte jetzt den Mund und lass mich in Ruhe. Aber Melanie, sei nicht so hart zu mir. Es war eine dieser schrecklichen Liebesszenen, die einem immer wieder bewusst machen, dass die menschliche Rasse eine von Hormonen gepeinigte Fehlplanung ist. Ich drehte noch eine Runde, bis eine vertraute Stimme meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Na, Maloney, Haben Sie einen Job als Testfahrer für Damenvelos angenommen? Es ist nicht zu fassen. Tragen jetzt alle Polizisten kurze weiße Hosen im Dienst? Ihre Beine sehen toll aus. Vielleicht sollten Sie sie amputieren und der Gerichtsmedizin als Studienobjekte zur Verfügung stellen. Ich bin heute nicht im Dienst, Maloney. Ich spiele Tennis. Aber mal ganz unter uns, Maloney. Ist das pinkfarbene Damenfahrrad nicht etwas auffällig für die Ermittlungen eines Schnüfflers? Ich ließ ihn in seinen kurzen Hosen stehen und wünschte ihm zwei Tennisarme und was man Tennisspielern sonst noch wünschen kann. Der Mann, den ich beobachten sollte, war inzwischen beleidigt weggegangen, denn seine Angebetete schmollte vor sich hin und war nicht ansprechbar. Ich versuchte es dennoch. Wollen Sie mich anmachen? Wenn Sie es wünschen, bin ich sogar dazu bereit. Ich bin nicht in Stimmung für solche Späße. Das habe ich gehört. Sie haben uns zugehört. Hey, ich mag so etwas nicht. Das macht nichts. Beantworten Sie mir eine Frage. Arbeiten Sie für einen Chemiekonzern? Chemie? Chemie. Ich bin Autolackiererin. Wenn Sie wollen, spritze ich Ihnen Ihr Fahrrad um. Sieht ziemlich komisch aus. Offenbar war niemand so recht begeistert von meinem neuen Gefährt. Ich fuhr zu meinem Klienten. Vor seiner Wohnung traf ich auf einen älteren Mann, der nach gepanschtem Wein und billigen Zigarren roch. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie können mich mal. Leute wie Sie verursachen Übelkeit und Sodbrennen. Sie gehören auch zu den Menschen, die einem immer alles anhängen wollen. Aber mir hängt niemand mehr etwas an. Reingelegt haben die mich alle zusammen. Dieses Pack. Das ist die gerechte Strafe, ist das. In diesem Land haben nur noch die Schweine eine Chance, aber nur die großen Schweine. Alles Schweine, überall. Jawohl, machen Sie Platz, mir wird schlecht. Er torkelte an mir vorbei und verschwand. Die Wohnungstür zu meinem Klienten stand einen Spalt breit offen. Das ist meist kein gutes Zeichen. Ich stieß die Tür auf und sah meinen Klienten, der gekrümmt am Boden lag. Sein Hemd und seine kurzen Hosen waren mit Blut vollgesogen. Es war kein schöner Anblick. Mein Klient lag in einem weichen Spitalbett. Er hatte Glück gehabt. Die Messerstiche hatten kein lebenswichtiges Organ verletzt. Und der Blutverlust hielt sich in Grenzen. Ich gratulierte ihm zu seiner Zähigkeit. Der Polizist stand ebenfalls neben dem Bett und stellte unnütze Fragen. Haben Sie den Täter erkannt? Nein. Sie kennen den Mann also nicht? Das habe ich nicht gesagt. Ja, was denn nun? Kennen Sie den Täter oder nicht? Ich bitte Sie, ich kann mich an nichts erinnern. Nichts Genaues. Es ist alles nur schemenhaft. Schemenhaft, sagten Sie. Genau das hat er gesagt. Sie hat niemand gefragt, Maloney. Maloney arbeitet für mich. Das überrascht mich nicht. Die meisten Leute, für die Maloney arbeitet, landen entweder hier oder im Leichenschauhaus. Das ist eine üble Übertreibung. Einige meiner Klienten landen nämlich in der Klapsmühle oder werden Polizisten auf dem zweiten Bildungsweg. Bitte tut mir leid. Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Vermutlich der Schock. Der Polizist stellte weiter bohrende Fragen und erhielt löcherige Antworten. Ich verschwand und genehmigte mir einen Schluck aus meinem Flachmann. In der Halle des Spitals traf ich auf den Mann, den ich zu beschatten hatte. Er machte einen nervösen Eindruck. Ganz schlimm ist das, ganz schlimm. So etwas liest man doch sonst nur in der Zeitung. Und jetzt ist es tatsächlich geschehen und ausgerechnet mein Geschäftspartner. Wussten Sie, dass er eine ganz seltene Blutgruppe hat? Wenn er zu viel Blut verloren hätte, wäre wohl jede Hilfe zu spät gekommen. Die hätten das Blut einfliegen müssen. Entsetzlich ist das, richtig schlimm. Aber ich habe ihn gewarnt. Pass auf diesen Herrsche auf, habe ich immer gesagt. Der ist jähzornig. Wer ist Herrsche? Er hat früher mit meinem Geschäftspartner zusammengearbeitet. Ein Säufer. Die beiden trennten sich und dann hat Herrsche ihm geschworen, dass er ihm das heimzahlen würde. Irgendwann. Ich habe das selber gehört. Dieser Herrsche ist ein Satan. Er hat auch immer so seltsame Bücher gelesen. Belletristik oder so. Manchmal sogar Gedichte. Stellen Sie sich das vor, ein alter Säufer, der Gedichte liest. Wo trifft man denn so etwas an? Der hat doch mindestens zwei Schaltstellen zu wenig im Gehirn. Er redete und redete, und je länger er redete, umso grauenhafter klang es in meinen Ohren. Dummköpfe an sich sind nichts Schlimmes. Solange sie sich schön ruhig verhalten, kann man sie sogar als Schirmständer oder Wegweiser benutzen. Aber dieser Kerl brachte es fertig, meinen Blutdruck ganz schön nach oben schnellen zu lassen. Ich verließ das Spital fluchtartig und suchte mir im Telefonbuch die Adresse dieses Herrn Hersche heraus. Er wohnte in einer Bruchbude, in deren unmittelbarer Nähe das Fußballstadion war. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin ein Säufer und ein Spinner, aber ich benutze mein Messer nur, um gebratenes Fleisch zu schneiden. Und was hatten Sie in Toblas Wohnung zu suchen? Ich wollte mit ihm reden. Aber er lag auf dem Fußboden und blutete. Da habe ich gesagt, mit dem kannst du jetzt nicht reden, habe ich zu mir gesagt. Und weshalb riefen Sie keine Ambulanz? Mein Gott, ich dachte, er ist tot, dachte ich. Ne? Und weshalb soll ich für einen Toten die Ambulanz rufen? Das treibt nur die Kosten im Gesundheitswesen wieder nach oben. Da trinken Sie einen Schluck. Ich habe noch Bier. Ne? 30 Grad warm. Kühlschrank ist im Heimat. Danke, aber ich möchte noch eine Weile leben. Sie haben Tobler gedroht. Dafür gibt es Zeugen. Das war nichts. Gut. Er wollte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Verständlich. Ich war entsetzlich. Schlimmer als jetzt. Wir haben jahrelang an neuen Verbindungen herumgetüftelt. Lösungsmittel und Ähnliches. Er hat mir zugesagt, dass ich an der neuen Entwicklung beteiligt werde. Das finde ich okay. Finde ich das. Er machte einen ziemlich harmlosen Eindruck. Ich ging zurück in mein Büro, stellte ernüchtert fest, dass in der Zwischenzeit kein Fax eingetroffen war, und setzte mich auf mein neues Fahrrad und fuhr damit ins Spital. Vor dem Zimmer saß eine Frau in einem seltsamen Gewand. Sie beachtete mich nicht. Mein Klient freute sich über meinen Besuch. Dieser Polizist ist grauenhaft. Und seine Kleider riechen so seltsam. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Trauen Sie Hersche zu, Sie niedergestochen zu haben? Hersche? Nein. Er war eine Zeit lang wütend auf mich, aber wir haben vor ein paar Wochen lange miteinander geredet. Nein, Hersche, traue ich das nicht zu. Was ist mit meinem Geschäftspartner? War mein Verdacht berechtigt? Ich glaube nicht. Es sieht nicht danach aus, als würde er mit anderen Firmen verhandeln. Schön, wenn ich mich getäuscht habe. Aber langsam würde es mich schon interessieren, wer mich niedergestochen hat. Wer ist eigentlich die Frau draußen vor dem Zimmer? Ja, das ist meine Mutter. Oder besser, das, was von ihr übrig geblieben ist. Sie hat sämtliche Irrwege abendländischer Sinnforschung mehrfach durchschritten. Sie gehört heute irgendeiner Sekte an, die glaubt, dass im Jahre 2011 ein Raumschiff landen wird, aus dem dann Moses mit seinen Gesetzestafeln schreitet. Er erzählte mir noch einige Geschichten über seine Mutter. Es war das Übliche. Wer das Leben nicht ohne Sinn leben kann, dem kann man auch noch den größten Blödsinn als übergeordneten Sinn verkaufen. Die gute Frau erschien wie auf ein Stichwort im Zimmer. Sie hatte einen Blumenstrauß in der Hand. Vermutlich würde sie auch Moses mit einem solchen Ding empfangen. Ich habe dich gewarnt, mein Sohn. Du hast dein Leben Satan überlassen. Das hast du nun davon. Nun mal halblang, Frau Tobler. Ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um Ihren Sohn dem Himmel näher zu bringen. Mischen Sie sich nicht ein. Sind Sie schon einmal Gott begegnet? Schon möglich, aber er hat sich mir nicht vorgestellt. Darüber macht man keine Witze. Bitte lass nur, Mutter. Dieser Mann hat mir das Leben gerettet. Was hat er dir gerettet? Dein Leben? Ja. Dieses verpfuschte vor sich hinleben. Ohne Sinn. Ohne das Licht, das dich geleitet. Kann man dich nicht abschalten? Schon gut. Bitte, ich bin müde, Mutter. Ich muss mich erholen. Nichts musst du, mein Sohn. Du hast dein Leben verwirkt. Es ist besser so. Ah, was soll das? Mutter, lass das! Sie zückte ein Messer, das sie im Blumenstrauß versteckt hatte, und warf sich auf das Bett. Ich konnte ihr gerade noch den Arm nach hinten reißen. Das Messer fiel zu Boden und die Frau schrie wie am Spieß. Ich war einen Moment lang unvorsichtig, den nutzte sie, um mir den Blumenstrauß ins Gesicht zu schlagen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, niesen. Denn ich reagiere allergisch auf Schnittblumen. Frau Tobler rannte verblüffend schnell aus dem Zimmer und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Mein Klient war bleich, aber er lebte noch. Das war immerhin etwas. Nach dem Überfall der Mutter wimmelte es in dem Spital nur so von Polizisten. Einer davon war besonders dienstbeflissen. Ab sofort lassen wir dieses Zimmer überwachen. Rund um die Uhr. Das sieht man. Aber glauben Sie, dass das etwas bringt? Ihr Kollege scheint gerade eine Schlafkur zu machen. Unsinn, Maloney. Das ist nur Tarnung. Wenn es ernst wird, ist er voll da. Ich habe übrigens vorhin eine Funkmeldung erhalten. Man hat die Mutter verhaftet. Tatsächlich? Und wo ist sie? Auf dem Polizeipräsidium. Ich ließ mein Fahrrad vor dem Spital stehen und setzte mich in den Polizeiwagen. Die Polster rochen genauso wie die Kleider des Polizisten. Ich versuchte, möglichst wenig zu atmen. Im Präsidium roch es auch nicht besser. Sie geben also zu, Ihren Sohn niedergestochen zu haben. Ich habe es versucht. Die Engel sind meine Zeugen. Aber dieser Satan hier hat es verhindert. Danke für die Blumen. Für Damen wie Sie spiele ich gerne ab und zu den Luzifer. Damit wäre der Fall gelöst. Sie werden wegen versuchten Mordes an Ihrem Sohn angeklagt. Aber ich habe ihn nicht einmal berührt. 7 Stichwunden nennen Sie nicht einmal berührt? Du meine Güte, von Ihnen möchte ich nie und nimmer berührt werden. Ich habe ihn nicht niedergestochen. Das haben Sie doch gerade eben zugegeben. Im Spital. Da habe ich es versucht, um ihn näher zu Gott zu bringen. So kann man das auch nennen. Aber wer hat ihn niedergestochen, wenn nicht Sie? Woher soll ich das wissen? Zum Glück gibt es noch andere Menschen, die zu einer guten Tat bereit sind. Der Frau war nicht mehr zu helfen. Sie versuchten es trotzdem. Sie laberte die Polizisten, die sie abführten, mit Bibelstellen voll. Der Polizist zeigte mir ein Blatt Papier und seine Stirn legte sich in Falten. Hier steht, dass auf der Kleidung des Verletzten Lackspuren gefunden wurden, die er sich selber nicht erklären kann. Lackspuren? Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Wieso? Sind Ihnen in diesem Fall schon einmal Lackspuren begegnet? Und wenn ja, weshalb haben Sie uns nicht davon unterrichtet, Maloney? Ich machte mich zu Fuß auf den Weg in die Autowerkstätte, bei der eine bestimmte junge Dame als Lackiererin arbeitete. Es war schon spät, aber in der Werkstatt brannte Licht. Ich trat ein und die junge Frau sah mich verblüfft an. Sie? Wollen Sie um diese Zeit etwa Ihr Fahrrad umspritzen lassen? Nein, danke. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie einen Herrn Tobler kennen. Tobler? Wer soll das sein? Der Geschäftspartner Ihres Freundes. Ach so, na, das ist mir egal. Im Übrigen bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Freund habe. Weshalb haben Sie Tobler niedergestochen? Haben Sie zu viele Farbdämpfe eingeatmet oder was? Ich habe niemanden niedergestochen. Hat er herausgefunden, dass Sie hier geklaute Autos umlackieren? Hat er Sie erpresst? Blödsinn. Okay, die Wagen sind geklaut. Was soll's? Ich werde fürs Lackieren bezahlt und nicht für meine Ehrlichkeit. Wo ist das Messer? Was für ein Messer? Fehlt Ihnen auch eines? Uns ist das Brotmesser geklaut worden. Wo ist Ihr Freund jetzt? Er sagt, er wolle ins Spital. Er müsse noch etwas erledigen. Kam mir seltsam vor. Aber ich mag ihn. Vielleicht ist er tatsächlich mein Freund. Wissen Sie, ich mache mir nicht viel draus. Männer sind wie Autos. Wenn der Lack abblättert, soll man sich ein neues zutun. Ich machte mich schleunigst auf den Weg ins Spital. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich ein Taxi fand. Ich kam gerade noch rechtzeitig. Ein Mann mit einem Messer in der Hand schlich am Wachposten vorbei und war gerade dabei, die Zimmertüre zu öffnen. Ich knöpfte ihn mir vor. Er schrie jämmerlich. Danach wurde es ruhiger. Ich habe alles nur für Melanie gemacht. Ich liebe sie. Deswegen müssen Sie doch nicht gleich den Beruf wechseln und zum Metzger werden. Melanie hat Schulden. Sie war früher süchtig, heavy drauf. Jetzt ist sie clean. Aber sie hat über 200.000 Franken Schulden. Ich wollte ihr helfen. Sie wollten die Erfindung verkaufen, nicht? Ja, wir könnten sie sofort zu Geld machen, problemlos. Aber mein Geschäftspartner möchte die Idee selber vermarkten. Das kann noch 2 Jahre dauern, bis das läuft. So lange kann ich nicht warten. Da dachten Sie, ich lege ihn um, dann gehört die Erfindung mir und Melanie hat keine Schulden mehr. Genau. Ich wusste, dass Sie mich verstehen würden. Lassen Sie mich jetzt los? Ich knallte ihm meine Rechte unter das Kinn. Er sackte weg und fiel auf den harten Fußboden. Ich holte eine Zigarette hervor und zündete sie mir an. Es dauerte noch eine Viertelstunde, bis der Wachmann erwachte. Er grunzte etwas von Mittagspause, furzte und ging auf die Toilette. So geht das.